Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Magic Taverne. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Sigi. Und wir werden euch heute die Neuigkeiten der Magic-Welt vorstellen. Aber erstmal eine Sache in eigener Werbung oder in eigener Sache. Wir haben eine neue Seite, wir sind weg von Soundcloud. Wir sind jetzt zu finden unter magictaverne.blogspot.de. Entschuldigung. Genau, das hat organisatorische Gründe. Ist auch wesentlich einfacher zu finden und die ganzen Sachen. Jo. Genau. Es ist einfach gut, wenn wir alles, was uns angeht, an einer Stelle zentral sammeln können. Genau, aber das war's dann auch schon. Wir können eigentlich gleich zu den Neuigkeiten wechseln. Und davon gibt's eine Menge. Oh ja, heute, der 16. Mai, sind viele Neuigkeiten rausgekommen von Wizards selber. Da werden wir einiges dazu erzählen. Und wir werden weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, mit den 10 Archetypen des Drafts in Shadows over Innistrad. Ja. Wir haben letzte Woche die 5 wichtigsten erklärt oder gezeigt. Jetzt werden wir die 5 anderen noch vorstellen, die Enemy Colors nennt man sie. Genau. Und wir fangen mit den News an. Was gibt's denn Neues? Ja, zuallererst gibt es ab jetzt den sogenannten Announcement Day. Das wird zweimal im Jahr passieren, einmal im Frühling, einmal im Herbst, wo Wizards of the Coast einen Artikel rausbringen werden, in dem sie die Release-Pläne für die nächsten 6 Monate herausgeben. Der erste Artikel kam heute raus, nennt sich auch Announcement Day, und da haben sie eine ganze Menge Sachen vorgestellt. Oh ja, und was sie vorgestellt haben. Also ich fange mal direkt an. Die erste große News, es gibt eine neue Produktline, würde ich jetzt mal sagen. Es gab bis jetzt, wir fangen mal ganz unten an, die Booster, einzelne Booster. Ja. Dann ging's hoch zum Fat Pack, das ist so ziemlich das nächste. Oder die Intro-Decks, eigentlich das nächste wären die Intro-Decks. Vorkonstruierte Decks, die einfach Neueinsteiger helfen sollen, in Magic reinzukommen. Dann geht's eben weiter mit den Fat Packs. Das sind einfach nur größere Boxen mit momentan noch 9 Boostern drin. Dazu werden wir noch kommen. Momentan noch 9 Boostern, einem kleinen Strategy Guide, ein Booklet mit einem Set, in Farbe, was ganz nett ist, einem Spindown-Würfel, genau. Das nächste ist dann eben das Display. Das ist eben eine ganze Box mit 36 Boostern. Jo. Genau. Und was wir jetzt neu haben, oder neu eingeführt wird, sind pro Set 2 Planeswalker-Decks. Die werden $15 kosten, voraussichtlich. Also wurden mit $15 angekündigt. Sind vollständige 60-Karten-Decks in meistens 2 Farben, also sollen in 2 Farben rauskommen. Beinhalten noch 2 Booster des aktuellsten Sets oder von welchem Set die sind. Und wie schon gesagt, das sind Planeswalker-Decks. Also wird es um einen Planeswalker dieses Sets rumspielen, aber das ist das Wichtige, dieser Planeswalker ist nicht im Set enthalten. Das wird, genau. Vielleicht wird es ein, sagen wir mal, es wird eine Chandra geben in dem Set und dieses Planeswalker-Deck ist ein Chandra-Deck, aber es ist eine andere Chandra als im Set, die es nur in diesem vorkonstruierten Deck gibt. Was dabei aber wichtig ist, der Planeswalker und die anderen Karten, die in diesem Planeswalker-Deck drin sind, sind alle Standard-Legal für die Zeit, die dieses Set natürlich in Standard ist. Genau, da denkt man sich jetzt, okay, das könnte vielleicht Verpflichtungen dabei führen, dass man wegen diesem Planeswalker oder wegen Karten, die nur in diesen vorkonstruierten Decks drin sind, sich diese Sets holen muss, also diese vorkonstruierten Decks. Aber Wizards hat versichert, dass diese Decks, vor allem die Karten, nicht so stark sein werden. ja, du lachst schon. Das ist natürlich ja. So eine Sache, ich will Wizard nicht die gute Arbeit absprechen, die sie leisten. Also das Balancing, ich weiß nicht, was los ist. Balancing, wie auch immer, ich kann das irgendwie nicht aussprechen. Das, ist okay. Das kriegen sie meistens halt dann doch nicht so gut hin. Ab und zu, nicht immer, also meistens ist es gut. Ja. Aber es gibt manchmal Karten, da denkt man sich, wissen die eigentlich, was sie da gerade getan haben? Und deswegen ist es halt dieser eine Fehler, diese Decks aus meiner Sicht Standard Legal zu machen. Denn es kann sein, dass da eine Karte drin ist, die für irgendein Deck besonders wichtig wird, ja. Das vielleicht sogar in Constructed Standard, also auf Turnieren, wichtig sein wird. Und dadurch wird man eigentlich gezwungen, sich diese Packs zu kaufen. Ich meine, die sind nicht teuer, ja. Ja, aber dadurch wird man einfach gezwungen. Was es meiner Meinung nach halt ein bisschen unschön macht, ist, dass das Format Standard so ein bisschen, ich sag mal, auseinandergezogen wird. Im Moment ist das ja extrem einfach zu verstehen. Du hast deine paar Sets, die rotieren alle paar Monate und das war's. Aber jetzt mit diesen Planeswalker-Decks kriegt man noch extra Karten und klar, es ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, dass die neuen Karten, die da drin sind, dann auch Standard-Legal sein werden, aber trotzdem ist es einfach nicht besonders elegant gelöst, meiner Meinung nach. Und vor allem, man hat ja auch die Dual-Decks davor schon gehabt, die Karten hatten, die in Standard nicht legal waren. Und deswegen denke ich, wäre es kein Problem gewesen, diese Sets von vornherein auch einfach nicht Standard-Legal zu machen. Genau, denn diese Decks sollen eigentlich eine komplett andere Gruppe ansprechen, nämlich Neueinsteiger. Also es gibt diese Starter-Decks für komplette Neueinsteiger und diese Planeswalker-Decks sollen eben diese Neueinsteiger noch ein bisschen tiefer reinführen, bevor man sich tatsächlich in richtige Turniere oder Game Days oder whatever reinstürzt, dadurch, dass eben ein Planeswalker drin ist. Das heißt, wenn man keinen besessen hat bis jetzt, kann man ein bisschen mit einem spielen, man kann mehr Synergien rausholen, man sieht, wie man am besten Kombos ausspielt. Also das spielt mehr auf sowas aus, solche Decks, eben für weiter fortgeschrittene Neueinsteiger. Ja. Also eben diese eine Zwischengruppe, die bis jetzt gefehlt hat einfach in den Produktlines, die es bis jetzt gab. Genau, das ist die erste News. Jetzt zur zweiten, wir haben ja vorhin kurz geschmunzelt bei Fatpacks. Die Fatpacks wird es so nicht mehr geben, nicht ganz. Es wird sie auf jeden Fall noch weitergeben. Sie heißen jetzt nur anders. Sie heißen, in Klammern, Setname Bundle, also zum Beispiel Shadow of Innistrad Bundle. Genau. Würde jetzt das Fatpack jetzt heißen. Eigentlich keine großartige Änderung. Ein Booster mehr, jetzt 10 statt 9. Der ganze Rest bleibt, also eben ein Spindown-Würfel, kleine Strategy Guide, eine Box. Kostet ein bisschen mehr, aber das ist eben dieser Preis für diesen einen Booster mehr. Also im Grunde genommen ändert sich gar nichts, außer dass da ein Booster mehr drin ist. Ja, und das halt ein bisschen anders heißen, aber genau. Das macht ja nichts. Genau, dass man, genau, also das mit dem Namen finde ich jetzt auch nicht schlecht, dass man einfach genau immer sieht, okay, das ist ein Bundle für dieses Set. Jo. Genau. Würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit dem nächsten, weil das ist eigentlich eine der wichtigsten Neuigkeiten, nämlich der nächste Block wurde bekannt gegeben. Der Name des Blocks ist Kaladesh. Genau, das ist der Heimatplanet von Chandra und der hat bis jetzt komplett gefehlt. Also wir waren, soweit ich weiß, noch nie auf Kaladesh. Nee. Also nicht richtig, wir haben natürlich Kreaturen und Karten draus gesehen, aber wir waren noch nie auf dem auf der Planarebene Kaladesh und wird wieder zwei Sets enthalten. Das ist ja die neue neue Regel. Also jeder Block wird ab jetzt nur noch zwei Sets enthalten. Das erste Set wird Kaladesh heißen. Sehr originell. Ja. Der zweite Name ist dann Aether Revolt. Rauskommen sollen sie am Kaladesh kommt am 30. September raus diesen Jahres und Aether Revolt kommt am 20. Januar nächsten Jahres raus. Ja. Da bin ich sehr gespannt, weil, wie gesagt, wir waren noch nie auf Kaladesh und diese ganzen Artefakt-Kreaturen und Thopter und was der Teufel was, die sind schon ziemlich geil. Ja, und ich meine, Artefakte sind einfach nice. Wenn man mal schaut, die letzten paar so Artefakt-basierten Sets, New Phyrexia und die Mirrodin-Sachen, die waren einfach beide richtig sick. Das heißt, da kann man, denke ich, schon einiges erwarten. Genau, und dadurch, dass es sehr wahrscheinlich auf Artefakte basieren sein wird, wird es zum Beispiel auch meinem Colorless Commander Deck passen. Was, ja, denke ich mal, eine gute Überleitung ist. Oh, richtig smooth. Für das nächste Thema, was noch announced wurde. Die neuen Commander 2016 Sets oder Decks wurden announced. Und jetzt, du bist ja ein richtiger EDH-Spieler. Ich bin noch nicht ganz reingestiegen. Aber so wie ich dich sehe, wie du begeistert davon bist, muss es ja wohl der absolute Hammer sein. Denn diese neuen Decks, Sets, wie auch immer man sie nennen will, enthalten jetzt vierfarbige Legendary Creatures. Ja, das hat's zuvor noch nie in Commander gegeben und das ist so cool, weil ich meine, es gab zwar davor vierfarbige Karten, nämlich die Nephilim-Reihe aus dem ersten Ravnica-Block, wenn ich mich recht erinnere, aber es war immer ein bisschen awkward, wenn man dann halt seine Hausregeln machen musste mit, ja, die sind dann legal und jetzt gibt's einfach offizielle vierfarbige Legendaries und Pre-Constructed Decks dazu. Das ist sau cool, weil das wird wahrscheinlich dann wieder eine Menge neues Mana-Fixing geben, ein Haufen coole, neue, mehrfarbige Karten und wahrscheinlich auch eine ganze Menge neue Deckbaumöglichkeiten. Ich freue mich da einfach richtig drauf. Genau, wie gesagt, ich bin da nicht so ganz drin. Ich bin ja gerade selber dabei, mein Commander-Deck zu bauen, colorless, damit ich eben nicht mit diesen ganzen Farben rumspielen muss. Und das ist allein schon ein Riesenaufwand. Deswegen werden wir da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, sonst sprengt das einen kompletten Rahmen. Wir machen auf jeden Fall einen eigenen Podcast über Commander, wie man darin einsteigt, was man auf was man achten muss. Ja. Aber das ist ein Thema für einen anderen Cast. Dann die nächste News. Plane Chase Anthology. Das sind neue Deckboxen, kann man das so nennen? Es ist, ich denke, am besten kann man es so beschreiben, es ist im Endeffekt ein Best of Plane Chase. Das hat halt die ganzen Planar-Karten aus den ehemaligen Plane Chase-Sachen und es kommt mit 4 vorkonstruierten 60-Karten-Decks und noch eine Menge Bonuszeug, wie halt Deckboxen und besondere Würfel und so weiter und so fort. Genau, also ich meine, das sind 4 Spindown-Würfel, ein besonderer Würfel, dann ganz irgendein Buch, meine ich. Ja, halt auch genau. Wieder so ein Strategy-Guide für wie man Plane Chase spielt und so weiter. Im Endeffekt alles, was man erwarten würde. Genau, einfach gute Gimmicks für das Geld. Also die Leute, die Plane Chase mögen, die werden sich daran bestimmt erfreuen. Genau. Dann können wir auch zur letzten News gehen, bevor wir mit den Archetypen weitermachen. Es gibt neue Dual-Decks. Nissa vs. Obnixilis. Gut, was soll man dazu jetzt mehr sagen? Ja, es gab halt auf Zendikar im Endeffekt eine ganze Storyline mit Nissa gegen Obnixilis. Und passend dazu bringen sie jetzt einfach ein Dual-Deck raus. Viel zu sagen gibt's dazu nicht. Genau, vorkonstruierte Decks mit eben der Storyline basierend. Kann man sich kaufen, wenn man auf sowas Lust hat. Keine Pflicht. Ansonsten. Ja, ist halt immer ganz spaßig. Ist ganz nett, genau. So, aber jetzt gehen wir mal zum Hauptteil und machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Genau, Shadows over Innistrad, Draft-Archetypen. Ein Wahnsinns-Draft-Format. Ich kann immer noch nicht fassen, dass wir diesen Wortwitz gebracht haben. Ach. Ja. Muss sein. Genau, fangen wir einfach mal direkt an. Wir haben ja letzte Woche mit den normalen Archetypen angefangen, also wichtige Archetypen, starke Archetypen, aber es gibt ja noch die Enemy Colors, Farben, die eigentlich lore-mäßig verfeindet sind, aber trotzdem miteinander spielen können, wenn die Karten dazu passen. Fangen wir auch direkt an mit Blau-Schwarz Zombies. Jo. Ja, was macht das Deck? Im Endeffekt ist es ein Midrange-Deck und während die Karten selbst nicht so besonders stark sind, die man hat, spielt's darauf, dass du des Öfteren mal ein paar von deinen Kreaturen aus dem Friedhof wieder zurückbekommst. Genau, man kann da auch ein bisschen auf Clues gehen. Also es gibt Karten, die das noch ein bisschen unterstützen mit eben diesen Clues. Man sollte aber nicht zu sehr drauf gehen. Also dieses Deck ist wirklich eher auf Zombies und Graveyard fixiert, dass man eben auch gut traden kann, indem man praktisch sich Kreaturen wieder aus dem Friedhof zurückholt. Also nicht unbedingt was verliert, wenn man einen Trade-off erstmal verliert, so gesehen. Jo. Ist aber auch recht offen. Also man kann viel reinbauen, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht reinpasst oder eher so eine Notlösung ist, aber trotzdem dann funktioniert. Ja. Genau. Es ist halt auch im Endeffekt ein Archetyp, der nicht besonders viel gepickt wird. Das heißt, seine paar Core-Karten, die man hat, sollte man eigentlich recht leicht bekommen. Genau, das wäre zum Beispiel zum einen, fangen wir mit einer Rare an, Prized Amalgam. Das ist nochmal was? Das ist die blau-schwarze, der blau-schwarze 3-3 Zombie, der einfach aus dem Friedhof wiederkommen kann. Ah ja, genau. Ist halt im Endeffekt einfach genau auf dem Thema von dem Deck. Genau. Noch eine wichtige Karte wäre Crow of Dark Tidings. Das ist für 3 Mana, 2-1. Es geht aber gar nicht um den Buddy, sondern eher, was sie macht. Nämlich, wenn sie aufs Feld kommt, also sie ist fliegend, aber es geht nicht um den Buddy, wie gesagt, sondern wenn sie aufs Feld kommt oder wenn sie stirbt, muss man die obersten 2 Karten seiner Bibliothek auf den Friedhof legen. Klingt erstmal doof, aber wir spielen hier mit Delirium oder beziehungsweise mit dem Graveyard. Deswegen ist es wichtig, dass das gefüllt wird einfach. Definitiv. Und das unterstützt uns auch da ein wenig. Würde ich mal sagen, machen wir gleich weiter mit einem Enchantment, das wir auch schon zum Beispiel im schwarz-roten Vampir-Deck gesehen haben. Eigentlich insgesamt eine echt gute Karte, Call the Bloodline. Genau, das ist ein Enchantment für 2 Mana. Haben wir ja schon erwähnt, für einen Mana und eine Karte abwerfen kriegt man einmal, für einmal, also darf man einmal im Zug machen, ein Mana, eine Karte abwerfen, einen 1-1 schwarzen Vampir-Ritter mit Lifelink. Zum ersten füllt es einem immer noch den Friedhof durch das Karte abwerfen, haut einem einen Buddy raus mit Lifelink und ja, ist recht günstig. Also genau das, was man eigentlich drin haben will. Genau. Um eben das Deck voranzubringen. Ja, dann die anderen Karten, die man haben will, sind erstmal der Drunau Corpse Trawler. Eine 4-Mana 1-1 klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber wenn der aufs Spielfeld kommt, kriegt man einen 2-2 schwarzen Zombie. Und für 3 Mana, eins davon schwarz, kann man einem Zombie Death Touch bis zum Ende des Zuges geben. Und er ist selber ein Zombie. Genau. Also im schlimmsten Fall gibt er sich einfach selber. Unterstützt auch ein bisschen den Removal und den Board Control. Dadurch, dass man da ein bisschen flexibler ist, was das betrifft. Genau. Und dann der Rest, den man kriegen kann, sind halt im Endeffekt die guten Karten aus Blau und Schwarz, also so Bounce Spells Removal und sowas, halt eben wie Compelling Deterrence. Das ist da eine etwas besonderere Karte, denn die sagt halt, dass man ein Non-Land Permanent bouncen darf und der Spieler, dessen Karte gebounced wurde, muss dann eine Karte abwerfen, wenn du einen Zombie kontrollierst. Und das Ganze Instant Speed für 2 Mana. Genau, und dadurch, dass wir Zombie spielen, wird der Gegner wahrscheinlich immer eine Karte abwerfen müssen. Und das für 2 Mana. Also ein kleiner Removal, also ein Bounce und ein Discard für 2 Mana. Instant Speed, wie schon gesagt hast. Eigentlich ganz nett. Sollte man auf jeden Fall picken, wenn man immer stolpert. Die Karte hat sogar noch ein kleines bisschen mehr Tiefgang als das. Du kannst deine eigenen Kreaturen und Karten damit beschützen. Das stimmt natürlich. Ja, genau. Also im Grunde genommen, nehmen wir mal an, ihr blockt mit etwas und denkt, okay, kommt durch oder wird geblockt und dann haut er auf einmal den Combat-Trick raus. Dann bounced er sie einfach zurück. Er hat seinen Combat-Trick verschwendet, ist trotzdem noch geblockt. Genau. Ja. Das ist eigentlich alles, was also das Deck so macht. Das ist auf jeden Fall eine sehr solide Karte, die wahrscheinlich auch in anderen Decks gar nicht so schlecht ist. Genau, deswegen auf jeden Fall picken, wenn man das baut und das sieht man, auf jeden Fall picken, falls nichts Besseres da ist, bevor es irgendein anderes. Also die sollte man definitiv früh kriegen. Würde ich mal sagen, machen wir einfach gleich am besten mit dem nächsten Deck weiter. Genau, also nicht wundern, diese Enemy Colors sind einfach nicht so stark wie die normalen Archetypen. Und eher so, sagen wir mal, falls ihr einfach nicht so viel Glück hattet im Draft, könnt ihr immer noch darauf ausweichen. Ja. Diese Decks können immer noch gewinnen, also man kann immer noch stark damit spielen, wenn man natürlich weiß, was man da tut. Genau. Und deswegen erzählen wir euch ja das Ganze, damit ihr im nächsten Draft eben nicht frustriert seid, wenn ihr nicht unbedingt den Archetyp kriegt, den ihr haben wolltet. Ja, weil, wie wir es ja schon im ersten Podcast erwähnt haben, es gibt ein paar echt starke, eben schwarz-rot, rot-grün, die Geschichten, die wahrscheinlich fast jeder am Tisch haben will. Und das ist, wenn man bewusst einen der, ich sag mal in Anführungsstrichen, schwächeren Archetypen pickt, damit man dann die ganzen guten Karten von dem bekommt und so ein Deck kriegen kann, das deutlich mehr Consistency hat als das von den Gegnern, wenn zum Beispiel 3 Leute am Tisch einfach rot-grün gepickt haben aus irgendeinem Grund. Genau, weil die picken sich halt die Karten weg, haben dann ein aufgesplittetes Deck im Grunde genommen, also an sich ein schwächeres, und ihr habt einfach ein sauberes Deck, was die wahrscheinlich dann besiegen kann, wird, je nachdem. Genau. Und der nächste Archetyp da ist Grün-Schwarz. Der spielt halt im Endeffekt auf Delirium, also das ist eigentlich das Delirium-Deck, ist ein Midrange-Deck, und was aber bei dem wichtig zu beachten ist, dieses Deck braucht Zeit, ordentlich Zeit, um gut zu funktionieren. Genau, also diese Midrange-Decks, vor allem mit Delirium, sind meistens einfach langsam. Und da muss man natürlich sehr schlau picken, indem man gute defensive Kreaturen rausholt oder defensive Spells, eben Bounce, Removal, was auch immer. Und da ist natürlich Schwarz sehr gut mit Removal. Aber dadurch, dass wir Grün-Blau spielen und auf Delirium gibt es einige Grün-Schwarz. Und wir auf Delirium spielen, gibt es einige Karten, die wir bis jetzt noch nicht wirklich gesehen haben, die darin recht nützlich sind. Das wäre zum ersten der Soul Swallower. Den haben wir zwar schon erwähnt, aber eher so als Nebenpick bei einem anderen Deck. In diesem Deck ist er essentiell. Ja, der ist extrem gut. Einfach. Ist halt eine 4-Mana 3-3 mit Delirium. Und Delirium besagt, dass er im Endeffekt 3 plus 1 Counter in jedem deiner Upkeeps kriegt, wenn du Delirium aktiv hast. Und also, der fängt mit 3-3 an, kriegt nochmal 3-3 und wenn man Delirium hat, meistens behält man Delirium. Und wenn der Gegner es nicht schafft, diese Karte aus dem Feld zu kriegen, wird die einfach fett. Ja, die gewinnt dann einfach irgendwann. Genau, also die überrennt einfach. Was soll man da noch großartig dagegen machen? Ja. Und die andere wichtige Rare für dieses Delirium-Deck ist der Inexorable Blob. Das ist eine 3-3 wieder und die hat einen Delirium-Effekt, der besagt, wenn der angreift, dann packt man ein 3-3, ich glaube auch wieder Schleim-Token, aufs Feld, der eine Kopie ist, der dann auch angreift. Ist im Endeffekt wie aus dem ersten Innistrad-Set der Geist of St. Draft, nur ein bisschen schlechter, aber immer noch gut genug, um wahrscheinlich zusammen mit Soul Swallower die beste Rare in diesem Deck zu sein. Genau, und das ist dann auch eine Rare, die normalerweise pickt die keiner, weil es spielt kaum einer Delirium, also will eigentlich kaum einer spielen, weil es sehr gefährlich ist, sich selber zu millen, wenn man das nicht richtig macht. Mhm. Und diese Karte sonst nirgendwo reinpasst. Deswegen, in diesem Deck glänzen solche Karten absolut. Auf jeden Deswegen, Fall. Wenn ihr sowas spielen wollt, werdet ihr diese Karten höchstwahrscheinlich kriegen, wenn sie irgendwo im Umlauf sind. Jo. Und dann gibt's noch andere wichtige Karten mit Delirium oder die Delirium enablen. Und die erste wichtige ist da der Moldgrave Scavenger. Es gibt einige Leute, die haben den sozusagen als kleiner Witz als der kleine Bruder vom Tarmogoyf bezeichnet. Ist vielleicht nicht ganz richtig, aber man kann die Ähnlichkeit sehen. Ist eine 0-4 für 2 Mana mit Delirium und er kriegt plus 3 plus 0, solange Delirium aktiv ist. Genau, also im schlechtesten Fall ist es eine 0-4er, mit der man defensiv spielen kann am Anfang. Also ein guter Zweier-Drop. Jo. Und wenn man Delirium aktiviert hat, dann ist es für 2 Mana eine 3-4. Und das sind gute Stats für 2 Mana. Ja, also doch irgendwie ein bisschen ein kleiner Traumgolf. Ein bisschen. Genau, dann die nächste wichtige Karte wäre zum Beispiel wieder ein Enchantment. Vessel of Nascency. Das ist für ein grünes Mana, wie gesagt, ein Enchantment, dass man dann für 2 Mana davon ein grünes sacrificen kann. Und dann darf man die obersten 4 Karten seiner Bibliothek offen herzeigen und ein Artefakt, eine Kreatur, Enchantment oder ein Land oder ein Planeswalker davon auf die Hand nehmen. Der Rest kommt dann auf den Friedhof. Zum einen, dadurch, dass man sie opfert, ist es ein sehr guter Delirium-Aktivierer, weil man kriegt Enchantments selten in den Friedhof. Und wenn man das schon selber machen kann, warum nicht? Plus, ist einfach, ja, die obersten 4 Karten davon eigentlich alles raussuchen, was man gerade will und auf die Hand nehmen, ja. Auch gut. Und der Rest kommt wieder auf den Friedhof und dadurch wieder füttert man seinen Friedhof für eben Delirium. Genau, ich meine, wenn man mal überlegt, klar, in einem Limited-Deck, die meisten Karten sind entweder Länder oder Kreaturen. Das heißt, es ist extrem wahrscheinlich, dass man ein Land und eine Kreatur dann auch noch in den Friedhof bekommt. Ja gut, man bräuchte 2, wenn man die andere Kreatur nicht haben will. Auf jeden Fall, du kriegst ziemlich sicher mit den 4 Karten, abgesehen von dem Enchantment, noch 2 andere Kartentypen in den Friedhof. Und dann bist du eigentlich fast schon da für Delirium. Genau, also und vor allem, das ist eine Karte, die wird wiederum nicht oft gepickt, weil sie in den anderen Archetypen einfach nicht reinpasst und nicht das tut, was man eigentlich braucht. Genau. Und deswegen wird man, und das ist eine Common, also die wird mindestens einmal irgendwo im Umlauf sein und im besten Fall hat man sie einfach 2-mal. Jo, also die will man auf jeden Fall haben, aber muss man nicht direkt picken, wenn man sie sieht, weil eben nicht jedes Deck die haben will. Genau. Eine weitere wichtige Karte ist Autumnal Gloom. Das ist wiederum ein Enchantment für 3 Mana, dass man, wo man für ein schwarzes Mana, und zwar so oft man will, ohne zu tappen, die oberste Karte der Bibliothek in den Friedhof legen darf. Klingt erstmal blöd, warum sollte man sich für ein schwarzes Mana selber millen? Aber haben wir ja gerade schon erwähnt, das Deck spielt darauf, dass man eben Delirium aktiviert. Und sie hat natürlich selber noch einen Delirium-Effekt. Das wäre ja absolut witzlos, wenn es einfach nur das könnte. Denn wenn man am Beginn seines Endsteps, also wenn man den Zug beendet, Delirium aktiv ist, transformiert sie zu einer 4-4 Trample Hexproof Kreatur. Ja, und das für 3 Mana. Genau, das Ding hat einfach nur 3 Mana gekostet. Und Trample ist gut, vor allem auf großen Kreaturen. 4-4 ist relativ groß, vor allem hier in diesem Format. Und das Ding hat auch noch Hexproof. Also sehr schwer wegzukriegen. Ja. Man kann das Ding nicht bouncen, man kann es nicht removen. Gibt's irgendeinen Sweep in diesem Limited? Ich glaube nicht. In Mythic gibt's einen Descend Upon the Sinful, aber ja, eben, ja, das ist eine Mythic. Also, wenn der Gegner die hat und er genau damit den Ancient, wie heißt er, wenn er geflippt ist? Ancient of the Equinox. Wie auch immer. Wenn er den damit sweept, dann okay, dann sollte es wohl so sein, würde ich mal sagen. Aber man geht ja davon aus, dass man auch sehr früh Delirium hat. Und wenn man diese Karte auch irgendwo mitgehen zieht, dann muss man nicht mal ihren Effekt benutzen, dass man irgendwie sich selber milt, sondern die flippt einfach am Ende des Zuges zu einer 4-4 Trample Hexproof. Genau. Und das ist für 3 Mana einfach enorm. Einfach extrem solide, die Karte. Und wo wir schon bei 3 Mana sind, können wir gleich mit der nächsten 3 Mana Karte weitermachen. Dem Kindly Stranger. Ist auch wieder eine Delirium-Karte, 3 Mana 2-3. Und für 3 Mana kann man sie transformieren, wenn man Delirium aktiv hat. Wenn sie transformiert, wird es zur sogenannten Demon-Possessed Witch. Und das ist eine 4-3. Für 3 Mana erstmal auch wieder solide, wenn sie flippt. Und man darf dann eine Kreatur zerstören vom Gegner oder Destroy Target Creature. Und das ist dann im Grunde genommen, für 3 Mana kriegt man erstmal eine 2-3. Und wenn man Delirium hat, kann man für 3 Mana eine 4-3 raushauen, die noch ein Removal mit dabei hat. Ja. Also eigentlich ja, ein guter Deal, würde ich mal sagen. Für 3 Mana, warum nicht? Ein sehr guter Deal. Und wie gesagt, das geht auch nur wieder, wenn man Delirium hat. Und eine 3 Mana 2-3 wollen die meisten Leute am Tisch wahrscheinlich nicht haben. Deswegen ist das auch eine Karte, die man wahrscheinlich noch relativ spät kriegen wird. Genau. Was noch zu erwähnen ist für das Deck, sowas wie Macabre Walls. Auch sehr wichtig, weil man will vielleicht auch noch irgendwas aus dem Friedhof zurückholen. Jo. Aber das sind eben so Standardkarten. Ich denke mal, das ist selbstverständlich, dass sowas Zauber sind für solche Decks, die mit dem Friedhof spielen. Und eben, man will halt auch ein paar Instants und oder Sorceries drin haben, um leichter zu Delirium zu kommen, eben mit Karten wie dem Vessel of Nascency, das wir vorhin hatten. Genau. Aber gehen wir einfach mal zum nächsten Deck. Das ist Schwarz-Weiß, ein Deck, mit dem ich leider einiges an Erfahrung habe. Oh, hast du damit mal gedraftet? Ja, das war, ich habe es ja beim letzten Mal schon erwähnt, dieses Esper Bad Stuff Deck, das ich hatte. Das meiste davon war eigentlich Schwarz-Weiß. Ja, also im Constructed ist Schwarz-Weiß eigentlich recht gut, wenn man es richtig macht, im Limited aber. Also Schwarz-Weiß stützt sich auf so viele Rares, die natürlich dann ihren Job machen müssen. Und da, wie wir schon im letzten Podcast erwähnt haben, man darf nie mit irgendwie mehr als 3-4 Rares rechnen. Deswegen leider eines der schwächeren Archetypen. Man kann, wie gesagt, aber trotzdem noch damit spielen. Ist aber wohl das langsamste Deck, was man sich bauen kann. Absolut. Deswegen sehr, sehr defensiv muss man spielen. Meistens läuft es darauf hinaus, dass man sehr grindy spielt. Also den Gegner mit kleinen Viechern zermürbt oder einfach wartet, bis er sich selber mild am Ende oder bis es, keine Ahnung, bis Time ist und Draw erzielt wird, was weiß ich. Es ist halt im Endeffekt, du bist froh, wenn du ein paar Sachen auf dem Board hast und keiner von euch wirklich was machen kann. Also das ist eins der Decks, das froh ist, wenn es einen Boardstall gibt. Und das ist zwar relativ selten, aber wie du schon gesagt hast, darauf kann man sich einfach nicht verlassen. Das ist meiner Meinung nach, und ich spreche aus Erfahrung, kein gutes Deck. Es hat aber trotzdem gute Karten, die man picken kann. Leider alles Rares, wie schon gesagt. die typischen Kandidaten, Anguished Unmaking und Declaration in Stone, wie gesagt, die wohl besten Removals, die es momentan gibt in Standard. Unter anderem neben, erst nochmal der -4/-4, Grasp of Darkness. Ah ja. Ja, also solche Sachen, genau. Aber wie gesagt, das sind Rares, darauf kann man sich nicht verlassen. Hat aber trotzdem eine gute Common Removal. Leider in Sorcerer Speed, aber wir reden von Angelic Purge. 3 Mana, als zusätzliche Kosten muss man ein Permanent opfern und dann darf man ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung exilen. Klingt erstmal blöd, weil man Permanent selber opfern muss, aber man kann es sehr schön kombinieren. Entweder, wenn man kurz vorm Gewinnen ist oder man könnte gewinnen, kann man einfach das getappte Mana opfern dafür, genau. Wenn man das einfach nicht mehr braucht. und dadurch irgendwas exilen, was einem auf den Nerv geht. Oder zur nächsten wichtigen Karte, Sanitarium Skeleton, das hatten wir ja schon bei den anderen Archetypen, das ist im Limited einfach so eine starke Value-Karte, ja, wenn man sich praktisch einen Discard oder eine Opferkreatur immer wieder zurückholen kann. Also, und das kann man eben sehr gut mit Angelic Purge kombinieren. Definitiv. Im Endeffekt, wenn man auf ein etwas längeres Game gehen will, also im Prinzip Midrange und alles drüber, dann will man, wenn man schwarz spielt, eigentlich ein Sanitarium Skeleton haben, weil in diesem Set gibt's so viel Discard und Graveyard-Zeug, dass man irgendwo mit dem Ding garantiert Value finden wird. Auf jeden Fall. Allein schon zum Beispiel mit der nächsten Karte wieder Call the Bloodline. Wie schon erwähnt, ein Mana wirft eine Karte ab, man pumpt einen 1-1 mit Lifelink raus. Man schmeißt einfach den Sanitarium Skeleton ab, holt sich den wieder und macht es nochmal. Also ja, man kriegt einfach da sehr viel Value raus aus diesem Skelett. Was aber auch noch sehr wichtig ist, eben weil dieses Deck so saulangsam ist, muss man defensiv spielen. Und da kommt zum Beispiel der Inquisitor's Ox ins Spiel. Das ist für 4 Mana eine 2-5, die, wenn noch Delirium aktiviert wird, wenn Delirium aktiviert wird, kriegt sie noch +1/+0 und hat Wachsamkeit oder Vigilance. Jo. Nicht unbedingt der Burner, aber wie gesagt, man muss defensiv spielen und da ist 2-5 recht solide. Ja. Also auf jeden Fall auch eine kommen, die wenig andere Decks wollen. Ich glaube, wir haben sie in irgendeinem Deck schon mal so als Sidekarte erwähnt. Ich meine, es war grün-weiß, aber dieses Deck will es auf jeden Fall deutlich mehr haben. Genau. Und was sonst noch ganz interessant ist bei Schwarz-Weiß, man kann das Ganze auch auf Tokens spielen. Das ist, was ich gemacht habe, als ich das Deck hatte. Mit halt Karten wie dem Henwer Militia Captain. Das ist eine 2-Mana-Rare, die flippt, wenn man, ich glaube, insgesamt 5 oder mehr Kreaturen kontrolliert und dann jede Runde halt einen Token raushaut. Und anderen Karten wie Unruly Mob, der halt immer +1/+1 kriegt, wenn was stirbt. Und dann eben den ganzen Token-Generators wie Nehith Chaplain, Dauntless Cathar, Ghoul Caller's Apprentice, die ganzen Leute. Zusammen mit Karten wie Inspiring Captain, eine 4-Mana, die, wenn sie ins Spielfeld kommt, den ganzen anderen Kreaturen +1/+1 oder +1/+0, das weiß ich nicht mehr genau, gibt, bis zum Ende des Zuges. Muss ich mal eben nachschauen. +1/+1, genau. Das ist gut. Und was war die letzte Karte? Pious Evangel? Ah, genau, Pious Evangel. Der Evangel, ist, oh, okay. Der ist sehr gut, weil der kann flippen. Jetzt so die obere Seite von dem ist nicht besonders spannend. 3 Mana, 2-2, nicht so gut. Und immer wenn er oder eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spielfeld kommt, kriegst du ein Life. Und dann für 2 Mana und ihn tappen und eine andere Permanent opfern, kann man ihn transformieren. Und transformiert ist er erstmal eine 2-4, was ziemlich gut ist. Und er sagt, immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spielfeld kommt, drainst du eins. Also du kriegst eins und dein Gegner verliert eins, was deutlich besser ist, als einfach nur eins zu kriegen. Genau, man muss dazu erwähnen, das ist auch eine sehr beliebte Karte in anderen Archetypen. Deswegen, wenn man die sieht, sollte man erwähnen, sie zu picken. Weil ja, das auch eine sehr starke Karte ist, eben auch für dieses Deck. Weil wie gesagt, das sind etwas die schwächeren Decks und da ist es sehr gut, wenn man dann sehr schnell die starken Karten rausholt. Genau, es ist eine starke und recht vielseitige Karte, definitiv. Genau, da machen wir auch gleich mit dem nächsten Deck weiter. Weiß-Rot, Aggro, Combat Tricks. Ich glaube, ich habe gerade das ganze Deck erklärt. Im Endeffekt schon, ja. Ja. Viel gibt's da echt nicht zu sagen. Genau, also wir kennen Rot schon zu Genüge von den anderen Archetypen. Es ist einfach eine saustarke Karte im Limited. Farbe. Bitte? Farbe, oder? Die Farbe, ja, ja, genau. Also vor allem in dem Set ist Rot im Limited, im Draft, saustark. Oh ja. Hat sehr schnelle Kreaturen, fiese Combat-Tricks, wie eben Uncaged Fury, was einem Double-Strike gibt und das einem, wie schon erwähnt, einige Games mal gewinnen kann. Mhm. Und sehr viel Hass dafür kriegt. Leider. Genau, fangen einfach direkt einfach an. Wie gesagt, Aggro mit Combat Tricks, das ganze Deck schon erklärt. Wichtige Karten sind zum Beispiel das Scourge Wolf für 2 rote Mana, eine 2-2-Kreatur mit First Strike. Absolut solide. Ja. Kann man immer picken. Und wenn noch Delirium triggert, dann hat sie noch Double Strike. Also, warum nicht? Also, die schon allein schon so mit First Strike stark, ja, genug. Kann man auf jeden Fall nehmen. Genau, dann noch eine weitere Karte. Synth Prodder. ist eine Rare. Nicht unbedingt für dieses Deck jetzt speziell, aber ich würde sie auf jeden Fall für dieses Deck hernehmen. Jo. Ich weiß jetzt gerade die Werte nicht auswendig, aber auf jeden Fall ist der Synthrodder so, in jeder Upkeep wird die oberste Karte revealed von dir und der Gegner darf entscheiden. Entweder du darfst sie ziehen und ziehst im Grunde genommen zwei Karten oder er schmeißt sie dir auf den Friedhof. Dann kriegt er aber die Mana-Kosten dieser Karte ins Gesicht. Ja, und das ist natürlich eigentlich besser in einem Deck, wo man recht hohe Mana-Kosten hat, aber der Kerl ist für 3 Mana eine 3-2 mit Menace, also schwer zu blocken und von den Stats her relativ aggressiv, was auch schon ein Grund ist, warum man ihn haben wollen würde. Und der Effekt dazu ist halt doch auch schon ganz schön, wenn man auch nur jede Runde irgendwie 2 oder 3 Schaden machen kann. Ja, oder wenn der Gegner eben keinen Schaden mehr fressen kann, dann zieht man einfach 2-mal. Also, das? Also wenn man keinen Mana offenbart, was dann einfach kostenlos in den Friedhof kommt für den Gegner, muss er sich eigentlich entscheiden zwischen Pest und Cholera. Ja, im Grunde genommen. So kann man es gut sagen. Und eine andere recht aggressive Karte, die ganz gut ist in diesem Deck, ist der Devilthorn Fox, eine 2-Mana-3-1. Was man dazu sagen muss, auf was man sich konzentrieren sollte, wenn man diesen Archetypen wählt oder pickt, dass man sich am Anfang erstmal auf seine 2-Drops konzentrieren sollte, dass man eben sehr schnell seine Agro-Base aufbaut und erst später, gegen Ende, so zu den 4er, vielleicht 5er-Drops wechselt, wie zum Beispiel der Voldaren Duelist für 4 Mana, 3-2 mit Haste und wenn er ins Spielfeld kommt, darf eine darf Target Creature nicht blocken in diesem Zug. Dadurch kann man ziemlich gut finishen, falls der Gegner irgendwas Dickes auf dem Feld hat, was womit er noch blocken wollte. Man durch will einfach. Genau. Ja, und andere gute Karten für dieses Deck, wie wir es eben schon erwähnt haben, sind Combat Tricks, also Uncaged Fury, allen voran natürlich, aber auch so Karten wie Rush of Adrenaline oder Magmatic Chasm. Genau, denn Magmatic Chasm sagt, man darf, also nicht fliegende Kreaturen dürfen in diesem Zug nicht blocken. Jo. Man wird selten im Limited auf fliegende Kreaturen treffen. Und wenn man die ausspielt, ist zwar Sorcery Speed, das heißt, der Gegner weiß, was auf ihn zukommt, aber in meisten Fällen wird er dagegen nicht mehr viel machen können. Ja. Genau, man spielt die Karte und kommt meistens dann mit seiner kompletten Armee durch. Man sollte sie natürlich nur als Finisher spielen, weil bringt gar nichts, wenn man damit nur seinen Gegner auf irgendwie 8 Life bringen will. Ja, genau. Denn wie wir alle wissen, der wichtigste Life Point ist der letzte. Kann man so sagen. Dann eine Karte, die eigentlich genau für diesen Archetypen gemacht ist, allein von der Farbkombination her, ist Machinations. Genau, Machinations. 2 Mana Enchantment und der Effekt ist eigentlich relativ stark. Am Beginn des Kampfes, also deines Kampfes, wählst du eine Kreatur, die du kontrollierst und sie bekommt bis zum Ende des Zuges unzerstörbar. Ja. Ist solide. Also das macht man jeden Zug, also jeden Combat, beschützt damit irgendeine Kreatur, mit der man dann eigentlich immer dann angreifen kann, wenn sie irgendwas zerstören würde, auch beim Blocken. Und dann gibt's noch natürlich den einen Effekt, für 2 Mana, kann man auch wieder so oft machen, wie man Mana hat, verursacht sie 1 Damage an einer blockierenden Kreatur. Oh ja. Also an einer blockenden Kreatur. Also kann man machen. Ja, das muss man sich jetzt mal so überlegen. Wir hatten zwar vorhin den Devilthorn Fox, ja, ein Toughness ist nicht so geil, aber wenn man Karten mit wenig Toughness unzerstörbar machen kann, dann ist das egal. Und wenn man die Blocker aus dem Weg räumen kann mit Nahiris Machinations, dann ist es doppelt egal. Genau, also man nimmt mal an, man greift jetzt mit diesem Fox an, 3-1, und der Gegner hat irgendwas mit 3-4. So, man wird angreifen, er wird blocken. An sich würde nichts passieren, weil der Fox unzerstörbar ist und der andere zu stark, aber dann pumpt man nochmal 2 Mana hinterher und zerstört einfach die 3-4er. Genau. Also man kann schon damit arbeiten auf jeden Fall. Jo. Dann gibt's noch ein paar Karten, die da ganz gut sind. Zum Beispiel Skin Invasion, ein 1-Mana-Enchantment, das eine Kreatur zwingt, jeden Combat anzugreifen, wenn sie kann. Und wenn die Kreatur stirbt, wird das Enchantment transformiert und man kriegt einfach eine 3-4-Kreatur. Und das für 1 Mana. Also, das ist so ein indirekter Removal, indem man den Gegner zwingt, mit seinen Kreaturen anzugreifen, mit denen er eigentlich nicht angreifen will. Zerstört sie dadurch und wenn sie stirbt, kriegt man selber noch einen 3-4er. Ja. Für 1 Mana das Ganze. Oder es gibt also noch einen anderen Modus, Nämlich, du packst es auf eine Kreatur von dir, die halt nicht so stark ist, eben zum Beispiel wieder den Devilthorn Fox. Und sagst dann im Endeffekt deinem Gegner, ja gut, ich habe hier eine Kreatur, die kann ordentlich Schaden machen. Entweder du lässt die ganze Zeit durch und ich krieg halt consistent Damage, oder du blockst sie und ich krieg eine noch bessere Kreatur. Also eigentlich ein purer Win-Win, egal was man mit dieser Karte macht. Die will man definitiv haben in diesem Deck. Und die letzte Karte, die da noch interessant ist, sind vielleicht die Town Gossip Mongers. Ist eine Ein-Mana-Karte, 1-1, kann man tappen und noch eine andere ungetappte Kreatur, die man kontrolliert, tappen, um sie zu transformieren. Und wenn man sie transformiert, wird es einfach zu einer 2-3. Für einen Mana. Und dadurch, dass man eben ein Agro-Deck spielt, hat man meistens immer mehr Kreaturen auf dem Feld. Also man kann diesen Effekt sehr einfach triggern. Ja. Und dadurch einfach eine 2-3 rausholen. Wichtig bei dieser Karte ist, erstens, sie ist ein Ankommen. Zweitens, sie ist auch in anderen Decks sehr beliebt. Also das ist wahrscheinlich eine von den Karten, die man first picken möchte. Genau. Dann kommen wir aber auch schon zum letzten Deck. Ich würde mal sagen, ja, das Beste zum Schluss. Das ist wahrscheinlich von den fünf schwächeren Archetypen noch das Stärkste, weil es sehr konsistent ist in dem, was es tun will. Ja. Wir reden von Blau-Rot. Kennt man vielleicht noch von früheren Decks oder Variationen. Das spielt sehr mit Spells und Tempo. Also man will praktisch aggressiv den Gegner einfach unterdrücken, sagen wir es mal so. Das Deck spielt auch mit Prowess. Das ist im Grunde genommen, wenn man einen Non-Creature-Spell spielt, kriegt eine Kreatur +1/+1 und triggert natürlich, je öfter man irgendwas castet. Mhm. Dementsprechend ist, dadurch, dass man viele Spells spielt, also Sorceries, Instants, will man zum Beispiel eine Rare haben wie Thing in the Eyes. Das ist eine Rare, die sehr wertvoll ist, obwohl sie eigentlich nicht gespielt wird. Wird sie in irgendeinem Deck gespielt? Also es gibt in Standard ein blau-rotes Deck Control, das sie spielt, aber sonst in Standard wird sie nicht viel gespielt. Thing in the Eyes ist eher eine Karte, die man in Modern und Legacy und stellenweise, von was ich gehört habe, sogar in Vintage spielen könnte. Aber hier in dem Draft ist sie eigentlich ganz cool, weil wenn man nicht so viele Prowess-Kreaturen bekommt und wenn die Spells, die man hat, eher langsamer sind, dann ist Thing in the Eyes eine gute Karte, um halt im Endeffekt ein Boardwipe zu sein. Also nicht nur das. Im Grunde genommen zieht man einfach, wenn man nicht durch Prowess den Value rauskriegt aus seinen Instant and Sorceries, die man castet, zieht man einfach den Value dadurch raus, indem man jeden Spell einen Schritt näher zu einer richtig dicken Kreatur kommt, die auch noch, wie du schon gesagt hast, einen Boardwipe verursacht. Denn wir können mal jetzt zu den Details gehen. Das ist für 2 Mana? Ja, 2 Mana, eine 0-4. Mit 4 Ice-Countern kommt die ins Spiel. Jedes Mal, wenn man einen Non-Creature-Spell castet, wird ein Ice-Counter entfernt. Und wenn keine mehr drauf sind, flippt sie zu, ich glaube, Awoken Horror heißt das ganze Ding, eine 7-8, die alle nicht Horror-Kreaturen bounced, wenn sie transformiert wird. Genau, also im Grunde genommen eben ein Boardwipe. Und dadurch, dass sie höchstwahrscheinlich schon länger auf dem Feld ist, kann man direkt mal mit 7 reinrauschen. Oh ja. Was meistens eigentlich sogar ein Game-Winner ist. Genau. Und die andere wichtige, sehr wichtige sogar Rare für dieses Deck ist Fevered Visions. Das ist ein 3-Mana-Enchantment, halt 1, rot und blau. Und der Text sagt, dass immer am Ende des Zuges jeder Spieler eine zusätzliche Karte zieht. Und wenn ein Gegner auf diese Art und Weise eine Karte zieht, kriegt er 2 Schaden. Klingt erstmal blöd, weil der Gegner zieht eine Karte. Aber Fevered Visions ist im Endeffekt die bessere Version von einer recht alten Karte, nämlich Howling Mine, die einfach nur besagt, jeder Spieler zieht halt in seinem Drawstep eine extra Karte. Das Gute bei Fevered Visions ist nämlich, dass man selbst schon in dem Zug, in dem man sie ausgespielt hat, auch eine Karte zieht. Bei anderen alten Effekten war es immer so, dass der Gegner im Prinzip zuerst Value bekommen hat und nicht man selbst. Und dieses Mal ist es aber umgekehrt. Und dazu hat man dann auch noch eine Upside. Eben die 2 Schaden. Genau, also ich kannte jetzt die Karte nicht so gut. Ich glaube, du hast jetzt alles Wichtige erwähnt zu der. Wie gesagt, immer noch eine Rare. Aber dadurch, dass es der einzige Archetyp ist, eben mit Blau-Rot, wird man sie auf jeden Fall picken wahrscheinlich. Außer jemand splasht drauf, warum er auch immer das machen sollte. Wenn er das macht, ist er ein schlechter Mensch und weiß nicht, wie man Magic spielt. Wohl wahr. Genau. Dann können wir eigentlich zu den noch anderen wichtigen Karten gehen. Es ist nicht mehr viel. Dann ist eigentlich auch schon alles gesagt. Es wäre zum Beispiel zum einen der Pyrehound, 4 Mana, 2-3 mit Trample. Und immer wenn man einen Instant- oder Sorcery-Spell spielt, kriegt er eine 1-1-Counter. Also im Grunde genommen ein besseres Prowess. Ja. Recht solide, wie gesagt, man spielt eben mit sowas. Und dadurch passt sie sehr gut in dieses Deck rein. Wird meistens auch gar nicht von anderen gepickt, weil die eben bei anderen nicht reinpasst. Genau. Auch viel zu teuer ist für sowas. Eben üblicherweise will man ja viele Kreaturen und noch so ein paar Spells zum Unterstützen. In dem Deck ist es eher so, dass du ein paar Kreaturen mit Prowess willst und dann viele, viele, viele Spells zum Unterstützen. Genau. Kommt noch der nächste Creature noch. Sanguinary Mage. 2 Mana, 1-3 mit Prowess. Genau das, was wir wollen. Dann gibt's zum Beispiel noch eine blaue Spirit-Karte. 3 Mana, 2-1 mit Fliegend. Prowess. Ja, wieder genau das, was wir wollen. Genau, der Nibblers of Dusk. Den haben wir zwar auch schon in dem Spirit-Deck erwähnt, aber da war er ja eher so mittelmäßig. Hier ist er dagegen richtig gut. Genau, wie gesagt, genau das, was wir einfach haben wollen mit Prowess. Dann gibt's natürlich noch ein paar Spells, wie zum Beispiel Pieces of the Puzzle, 3 Mana, obersten 5 Karten in der Bibliothek aufdecken und 2 Instant oder Sorceries davon in die Hand, der Rest in die Bibliothek. Also im Grunde genommen, den Friedhof. In dem Friedhof, Entschuldigung. Im Grunde genommen holt man sich Gas raus, das man braucht. Genau. Und Triggered Prowess. Genau. Und andere gute Karten dafür sind halt zum Beispiel der Mad Prophet, der auch dafür sorgt, dass man einfach weiterhin Gas hat. Und eine der großen, ich sag mal, Payoff-Karten in diesem Deck ist Rise from the Tides. Und das ist eine Karte, die momentan für sehr viel Aufruhr sorgt. Denn das ist ein Standard-Deck für $20, 20 Euro, wie man immer sieht. Also das ist ein Turnier-Standard-Deck für 20 Euro, was momentan zu 50% jedes Standard-Deck auseinandernimmt. Ja, Mono Blue Brain Manager. Ja, also absolut gestört, sehr gut gebaut einfach. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, weiß genau, was er da getan hat. Oh ja. Aber gehen wir mal zu den Details. Was kann denn diese Karte? Die gibt dir einen 2-2 Zombie für jede Instant- oder Sorcery-Karte in deinem Friedhof. Und dadurch, dass wir sehr viele spielen wollen und dass wir gegen Ende spielen werden, diese Karte, kann man sich da schon mal so 10 Zombies rausholen in einem Zug. Die kommen zwar getappt ins Spiel, aber das sind 10 Zombies. Wen interessiert's? Das sind 10 Zombies im nächsten Zug. Ja. Also wenn ihr euren Gegner mit Zombies totprügeln wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Genau, und die Karte wird auch kaum jemand picken, weil die für andere Decks dann doch zu schwach ist, weil man da eben nicht so viele Zombies rausbekommt wie hier. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig mit den ganzen Innistrad Draft Archetypen. Zusammenfassend, denke ich, kann man sagen, das ist ein cooles, ziemlich diverses Format. Genau, also man sieht einfach, es gibt viele Archetypen, die mit denen man spielen kann. Man muss nicht unbedingt die Starken spielen. Also wie gesagt, nicht frustriert sein, wenn man nicht das kriegt, was man will. Man kann immer noch auf andere Farbkombinationen wechseln, die auch Spaß machen können, wie man zum Beispiel gesehen hat mit Blau-Rot. Jo. Ja, und im Grunde genommen, wie wir schon erwähnt haben, im Draft geht es erstmal darum, Spaß zu haben und auch mal neue Sachen auszuprobieren und sich nicht vielleicht auf eine Sache zu fixieren. Genau, ich meine, wenn man für lange Zeit Draft spielt, dann kann es schon ein bisschen langweilig werden, wenn man immer sein Kreaturendeck mit ein paar Combo-Tricks und ein bisschen Removal hat. Deswegen probiert's einfach mal aus. Wenn ihr ein Fevered Visions in eurem ersten Pack bekommt beim nächsten Draft, dann draftet's einfach mal, baut euch das Deck zusammen, habt Spaß und wer weiß, mit bisschen Glück werdet ihr auch eine ganze Menge Erfolg damit haben. Genau, und im schlimmsten Fall einfach nur Spaß. Genau. Also, das klang jetzt ein bisschen düster, aber wie gesagt, das ist ein Casual-Format. Und man will ja neue Erfahrungen sammeln und im besten Fall auch ein paar Tipps haben von besseren Spielern. Von daher, wie gesagt, ist es. Und Innistrad ist dafür einfach super gemacht momentan. Also ein schönes Set einfach. Ja. Genau. Und ich denke mal, mit diesen Worten beenden wir heute die gemütliche Runde. Diesmal ein bisschen kürzer. Verschuldet ein bisschen an den Archetypen, den letzten, die sind, wie gesagt, nicht für viel Gesprächsstoff. Jo. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Wir sind immer noch offen für Kritik und Vorschläge, was wir noch alles machen können, was wir verbessern können. Ja, und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal.